Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um für diese Meditation der Beobachtung der Stimmungen und Gefühle an einem ungestörten Ort in einen Zustand des Nichtstuns einzutreten. Setz dich bequem hin, vielleicht Rücken und Kopf aufgerichtet, um wach zu bleiben. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, beide Füße fest auf dem Boden aufstellen. Die Schultern loslassen. Den Unterkiefer lösen. Vielleicht auch die Stirn entspannen. Sich jetzt dem Atem zuwenden und die Bewegung spüren, die der Atem im Körper verursacht. Und nichts verändern. Der Atem darf ganz alleine und frei fließen. Die Bewegung beim Heben, Senken der Bauchdecke oder des Brustkorbs spüren. Vielleicht das Ein- und Ausströmen der Luft an der Nase. Und vielleicht fühlst du dich ruhig und gesammelt. Vielleicht sind da auch andere Stimmungen oder Gefühle. Vielleicht auch Müdigkeit oder eine Tendenz zum Einschlafen. Vielleicht ist da auch Unruhe oder ein Impuls aufzustehen. Vielleicht sind da auch stärkere Gefühle, wie Ärger oder Trauer. Den Atem als Anker für die Aufmerksamkeit nutzen, immer wieder dorthin zurückkehren. Diese ganz einfache Empfindung ist wie eine Ankerleine, zu der wir immer wieder zurückkehren können, wenn wir diese Stimmungen und Gefühle erforschen. Und von dieser Ankerleine des Atems, die Aufmerksamkeit öffnen und nachspüren, welche Stimmung oder auch welche unterschiedlichen Stimmungen sind gerade da. Welche Gefühle sind wahrnehmbar? Stimmungen und Gefühle ändern sich. Was ist jetzt in diesem Moment? Sie einfach kommen lassen. So gut es geht, einfach mit ihnen sein. Vielleicht ändert sich die Intensität. Vielleicht ändern sich die Stimmungen oder Gefühle. Jeden Moment neu erspüren. Vielleicht verschwindet eine Stimmung, ein Gefühl, vielleicht taucht ein anderes auf. Vielleicht wird eine Stimmung oder ein Gefühl sehr stark. Und solange es geht, es einfach vollkommen lassen, ohne damit zu kämpfen. Wie genau ist es spürbar? Immer wieder sich auch des Atemankers bewusst werden, diese Rettungsleine für unsere Aufmerksamkeit. Und wenn ein Gefühl, eine Stimmung so stark wird oder auch verbunden mit einer Körperspannung, der Impuls kommt, die Position zu verändern, dann sich dessen bewusst werden. Und dann bewusst entscheiden, ob was verändert werden soll oder nicht. Solange es geht, die Entstehung und das Verschwinden dieser Stimmungen und Gefühle einfach beobachten. Wenn keine besonderen Stimmungen oder Gefühle wahrnehmbar sind, dann einfach bei der Empfindung des Atems verweilen. Diese Einatmung, diese Ausatmung. Und von der Sicherheit dieser Ankerleine immer wieder die Aufmerksamkeit weiter werden lassen. Ein wenig öffnen und Stimmungen und Gefühle wahrnehmen, hineinspüren, auch ihre Veränderlichkeit, das Kommen und Gehen, das Stärkerwerden und Schwächerwerden. Und vielleicht sind diese Stimmungen sehr spezifisch, vielleicht auch ganz unspezifisch, nur angenehm oder unangenehm. Oder auch ganz neutral und manchmal verbunden mit dem Gefühl von Langeweile. Und alle diese Stimmungen und Gefühle einfach registrieren, ohne sie als Anlass für eine Veränderung wahrzunehmen. Angenehm, unangenehm, Müdigkeit, Unruhe, etwas anderes wollen. All das sind Stimmungen und Gefühle. Und wir können sie bemerken. Wir können sie freundlich registrieren. Wir können sie akzeptieren. Wir können sie beobachten. Und vollkommen lassen und gleichzeitig den Atem beobachten, den Körper beruhigen und den Geist beruhigen. zum Ende dieser Meditation einfach nochmal nur den Atem spüren für ein paar Atemzüge. Einatmung, Ausatmung. Vielleicht auch ein paar ganz tiefe, bewusste Atemzüge. Und dann mit der Aufmerksamkeit wieder in deine Umgebung zurückkehren, die Augen öffnen, sich räkeln und strecken.